Von diesen mächtigen Märchen für Erwachsene, MFE, die Menschen wie Figuren eines Welttheaters inszenieren, wollen wir nun erzählen. Zu Beginn unserer Menschheitsgeschichte haben Jägerinnen das Mammut größer gemacht, als es tatsächlich war, weil die Geschichte dann größere Chancen hatte, weitererzählt zu werden. Vielleicht rettete diese Flunkerei unsere Spezies vor ihren natürlichen Feinden. Aber irgendwann fingen wir an, diesen evolutionären Vorteil gegeneinander zu verwenden. Wir, die Autoren, haben lange diskutiert, in welcher Ordnung wir die folgenden Märchen für Erwachsene präsentieren. Chronologisch, nach ihrer Intention, nach ihrer Wirkung oder danach, wie wirkmächtig sie heute sind. Wir haben festgestellt, dass die MFE zu sehr ineinander verwoben sind, wie ein von den Mäuren verknüpfter Schicksalsteppich der Menschheit, als dass wir sie endgültig ordnen könnten. Ökonomische Fiktionen über Haben und Nichthaben hängen mit narrativ verpackter Gottesfurcht zusammen. Die Unterdrückung von Menschengruppen hatte meist auch ökonomische Gründe, wurde dazu aber religiös verbrämt. Die Narrative gehen deshalb fließend ineinander über. Wenn man jedoch einige dieser Märchen für Erwachsene genauer betrachtet, stellt man fest, wir erzählen uns heute tatsächlich Fiktionen über unser Zusammenleben, die denen vor 1000 Jahren sehr ähnlich sind, weil sie die wahren Gründe für Ungerechtigkeiten so schön verschleiern, weil sie uns entlasten, etwas daran zu ändern, weil wir sie glauben wollen. Das erste MFE, der Homo Oeconomicus. Diese Generation hat die Zusammensetzung der Atmosphäre in globalem Ausmaß verändert durch eine ständige Zunahme von CO2 aus der Verbrennung fossiler Kraftstoffe. Was glauben Sie, wann und von welchem US-Präsidenten wurde dieser Satz gegenüber dem Kongress geäußert? War es Barack Obama in den Nullerjahren, Bill Clinton in den 90ern oder gar George H.W. Bush 10 Jahre zuvor?